Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo liebe Freundinnen und Genossinnen, liebe Gefährtinnen und Interessierte. Hier ist für euch unser aktueller anarchistischer Podcast, der Rückblick auf den Mai 2023. Es gab viele, viele krasse Dinge, die passiert sind. Was zwei aktuelle Entwicklungen angeht, die der Mai so gebracht hat, sind wir für euch tiefer eingetaucht und haben einerseits über die Stichwahl in der Türkei mit einer Genossin von dort gesprochen und haben anlässlich der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren den Dresdner Ermittlungsausschuss für euch interviewt. Euch erwarten also tiefgehende und spannende Einblicke, lokale Perspektiven auf diese Ereignisse. Und weil das ja beides Ereignisse sind, die uns ein bisschen in die Defensive rücken und unsere Bewegungen in die Pflicht zur Selbstverteidigung nehmen, haben wir euch auch extra noch ein Interview mitgebracht, wo es darum geht, wie Genossinnen aktuell dabei sind, Strukturen aufzubauen, die menschliche Bedarfe in selbstorganisierterem Rahmen versuchen zu decken. Und zwar geht es dabei um das Polyklinik-Syndikat, eine deutschlandweite Initiative, die solidarische Stadtteil-Gesundheitszentren führt. Und natürlich ist auch unser vorletzter Countdown zu Saint-Imier, dem großen anarchistischen internationalen Treffen im Juli 2023 in der Schweiz, wieder dabei, mit Dingen, die gut zu wissen sind, für alle von euch, die vorhaben, dahin zu fahren. Zum Schluss treibt uns als anarchistisches Radio natürlich wie immer die brennende Frage um, wo herrscht eigentlich Anarchie? Da die Anarchie noch nicht flächendeckend herrscht, schauen wir uns erstmal autoritärere Situationen des Weltgeschehens an. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, am Samstag, den 28. Mai, gab es vielerorts in Deutschland Demonstrationen von Erdogan-Anhängerinnen, auch Graue Wölfe darunter, die den knappen Wahlsieg vom türkischen Präsidenten Erdogan lautstark begrüßt haben. Wir hingegen haben uns nicht gleich dolle gefreut, dass Erdogan weiterhin an der Macht bleibt. Und haben mit deiner Genossin über die aktuelle Lage gesprochen, welche Konsequenzen dieser Wahlsieg in der Türkei hat, wie gut die potenzielle Alternative gewesen wäre und was die Auswirkungen für unterdrückte Communities, linke und revolutionäre Kräfte dieses Wahlausgangs sind. Das Interview ist auf Englisch. Ich werde für euch nochmal ganz kurz danach die Inhalte auf Deutsch zusammenfassen. Hey comrade, how are you doing? What are your thoughts and what are your feelings in the aftermath of recent Turkish election? Hi, thanks for asking. I wish I was able to say that I'm feeling great about it, but unfortunately that's not the case. It's quite devastating news. When I first saw the outcome, the final outcome, I felt really devastated. It took me almost a day to get out of that feeling because I still have family in Turkey and being in Germany did not change anything in my feelings. It didn't feel safer because you belong to a culture, you belong to your family, you belong to the mentality there. It's not something you can just rip yourself off. And right now my thoughts are all over the place. I'm trying to stay hopeful, but we have to redefine what hope is. So I think for now I'm just in the process of teaching myself how to become hopeful about this new era we are in. What would it have meant if the other candidate from the Stichwahl would have won? Would he actually have been a better alternative? In my personal opinion, we should have boycotted the elections because it wasn't taking place in equal circumstances. The campaigns were not equal. The money that was invested in it was not equal. There was violence. There was manipulation. There was disinformation, edited videos in demonstrations and gatherings that were doing like black propaganda against the oppositional candidate. So in my personal point of view, there had to be like a major boycotting protest. This could have then opened a new room for new discussions. But my personal opinion does not matter so much in that. So in the case, in the scenario where the oppositional candidate had won, we could have taken a bit of space and a bit of moment to just breathe. And that would have made a lot of difference, but I don't believe there could have been really major changes because in the alliance law, like when you go into elections in two alliances, because it wasn't like party-based, it was alliances-based, there is this rule that the electoral threshold is not applicable for parties. So this led lots of right-wing extremist parties going to the parliament. So even if the oppositional candidate had won, the parliamentary power wouldn't be on his behalf. And right now, the parliament looks very dark, very right-wing, and very nationalist, and I'm not sure how a social democratic candidate would have dealt with that. Yeah, okay, as a president, he would have the final word, but getting consensus and making everybody satisfied and not giving the word to their mouth to criticize you back and to somehow put new obstacles on your way, it would have been really difficult. And I also don't believe in the social democratic ideology being really powerful and making radical changes in the society. And that's what is needed in Turkey. So it's more about complying with majority. That's Turkish politics. That's politics everywhere. And because of this compliance, there has been so much suffering. Because it took freedoms out of the picture, and just to comply with the nationalistic majority, the Kurdish people had to suffer a lot. Feminists had to suffer a lot. LGBTQI had to suffer a lot. And everyone that was not a part of this massive majority had to suffer a lot. So it meant quite a lot of injustice. And I believe the social democratic candidate wouldn't have been able to make really big radical changes in the society, because then he would spook all his nationalist supporters in the alliance. What happened directly after Erdogan's election? How did he and how did his supporters react in and outside of Turkey? This is a good question with really saddening answers. So first reactions were, even the final outcome was released, there were people celebrating in the streets and they were just shooting arbitrarily. That's the thing in Turkey, when they are overexcited, they just turn to their guns and they shoot in the air. But this indiscriminate shootings, they killed a couple of people, and two of them were just children. One of them was 4 years old. And there were stabbings as well. These things are very shameful to talk about. How come a celebration over an election can cause lives? But that's the daily reality in Turkey. And this is because of the polarization. For all these decades, everybody looks at each other as potential enemies. And we have lost like almost five, maybe more lives in the first night. And the first thing Erdogan did, there's this thing that is called the balcony speech. It sounds quite fascistic. It's, you know, like, it looks so similar to the Nazi pictures or Mussolini's picture being on the balcony and giving their speech. So he jumped on the balcony and the first things he said were targeting the LGBTQ communities in Turkey. He said, oh, those in the opposition, you know who they are? They are the LGBTQI supporters. I mean, he didn't say LGBTQI, he just said LGBT. Because in his eyes, LGBTQI people are a part of a project and they are like US made. There's this like huge conspiracy theory that is being used as a populist propaganda. And he was saying, these people are targeting Turkish family and there is no room for them in his ruling. So this was the first thing he said. And then the honorary leader, I would call him Selahattin Demirtas of the Kurdish movement, he's been in prison for almost a decade now, like 7 years if I'm not wrong. And they were campaigning, AKP was campaigning that if the oppositional candidate wins, they are going to free Selahattin Demirtas. And they are using this argument, they are using this paradigm of criminalizing the Kurdish people in every chance possible. So this was their campaign. If they win, they are gonna free all the terrorists. So you are a terrorist if you are not siding with them. And this was a huge deal. So the second thing he said, that he is never gonna release him. He is never gonna release Selahattin Demirtas. And the second he said that, the crowd, this like fanatics, they started chanting, hang him. And this was horrifying. This gave us goosebumps. And this picture cannot belong to a country that calls itself democratic, that calls itself laicist, that calls itself modern, that calls itself whatever. Not that I believe in any of these terms necessarily. But there has to be a baseline that you cannot cross that baseline. But that's what AKP has been doing. There's no baseline. There's no threshold. There's no boundary. they have been doing really dirty politics, and letting the crowd chant "hang him" was horrifying to hear. So these were the first two things that they did. And then we started having the news that there were attacks in Kurdish cities, houses were being raided, people were being taken under custody. There has been so much violence, pictures of people with broken noses, bleeding heads, or streets being terrorized by those big vehicles, like with water cannons in them. I don't know what they're called. So these were the first things, these were the first impressions of the first days, unfortunately. So what do you think mid and long term? How does the whole process of the election, like for example the fact that everything was so tight and the outcome in the end, affect Turkish leftists, oppressed communities in Turkey and revolutionary movements in that place? For the sake of this question, I will just say left for all that were oppressed. So the left has been under too much pressure already for two decades. Like in the first, maybe in the first term of Erdogan, things were a little more liberal because he was siding with the liberals and he had to put on this like liberal mask. But after 2006, things started to get worse and worse gradually. And especially after the Gezi protests for a decade now, because it was in 2013, the pressure on the left and especially on the Kurdish movement and the LGBTQI has been immense, and it's just, you know, tripling and quadrupling at every corner. And right now, Erdogan has this gratification and validation that no matter what he does, he still gets to be elected. So this is the most dangerous weapon you can give to an autocrat as him, because he has now 5 years ahead. I don't know how they are going to survive economically, because the economy is devastated. We are basically, the state treasury is depleted. There is no state money right now, and it's going to be a huge crisis where we are dependent on investors and foreign support. So I don't know how they're going to survive financially, but I'm pretty sure to have a fake understanding of power, they are going to be oppressing the left more, because you have to create this like binary opposition to make yourself feel stronger. And if you don't have the economy and the freedoms to fortify that image, what are you going to do? You're going to attack who is in the opposition. So I believe the pressure on those who are left or who are in the opposition will maybe even quadruple. I can't even say like double. Because, I mean, since the first night, we have been having reading news that are just all about people being under custodies, people being attacked on the streets, people being afraid that they cannot speak freely anymore. People are shutting down their Twitter accounts. There's a huge censorship going on Twitter. They are using this new law, misinformation law, whatever you say on Twitter. If it is not proven right and if it is caught on their filter, you might get punishment, whereas they are doing and spreading misinformation each moment. So Turkish politics are like quite dirty these days, and it's been dirty for quite a while. And I don't think it's going to be really easy on the left. There's too much pressure already. And the people who were already in jail will not be released. That's something really saddening us, because that was one of the things that we were looking forward to. All those prisoners, all those hostages, we call them hostages, we were so hoping that the oppositional leader could win and then maybe they will release those who were held hostage. But right now, there's no hope that all these people, all these beautiful minds who have been locked away to be released. And this is something heartbreaking. And not having all these people who are shaping the movements is also making the movements a little, you know, wobbly. And it's putting so many more other people in danger right now to speak up for their rights. And it's a little difficult to foresee how far they can go with those measures. Is there anything else you would like to say? Then please go ahead. Yeah, like there's something a little funny, I find it. Those who called Erdogan the first to celebrate him on the win were people from Hamas, Al-Qaeda, Taliban, Grey Wolves, the Emir of Qatar, and who else? Orban. And then comes EU Commission, and then comes Olaf Scholz. I find this really interesting. Maybe I can't answer to it with my own words, but I saw one tweet, and the person was writing, EU or Olaf Scholz being so eager to call Erdogan so quickly means more deaths in the Mediterranean. I think this is something we should not forget about the elections and how to read it in Europe. Erdogan was being the gatekeeper for those refugees in Turkey, so they wouldn't be able to go to a European country. And right now we have millions of refugees, some of them undocumented, some of them are not given the status of a refugee, some of them are seen as guests. There is this like status of guest. So these people are suffering so much in the country while Erdogan is getting the money from Europe and using it maybe for his like election campaigns and stuff. So this is going to mean more suffering for those who are trying to get an asylum in European countries. So I think this is something we should keep in mind. This is going to mean more unfortunate events in the Mediterranean. Also unsere Genosse war immer ganz schön am Struggle nach der Wiederwahl von Erdogan. Sie berichtet davon, dass es mehrere Tötungen gab im Anschluss an Erdogans Wahlsieg, von Angriffen auf kurdische Dörfer, Drohungen gegen das Leben des inhaftierten Öcalans, Hetze gegen die queere Community in der Türkei und so eine generell faschistische Selbstinszenierung Erdogans. Sie meint, dass der sozialdemokratische Gegenkandidat in der Stichwahl keine Hilfe dabei gewesen wäre, die türkische Gesellschaft so revolutionär umzugestalten, wie es nötig ist, weil einerseits die Sozialdemokratie nichts kann, aber andererseits ja auch viel zu viele rechte Kompromisse hätte machen müssen aufgrund der Zusammensetzung des Parlaments und der Verteilung von Wählerinnenstimmen. Generell ist ihre Einschätzung, dass sich alle linken und unterdrückten Leute in der Türkei warm anziehen müssen, was diese nächste Legislaturperiode von Erdogan angeht, und mahnt zur Wachsamkeit, was die europäische Flucht- und Migrationspolitik angeht, gerade auch, weil Olaf Scholz einer der ersten war, der Erdogan zum Wahlsieg gratuliert hat. Und damit wären wir auch direkt dabei, was in Deutschland alles scheiße läuft. Zum Beispiel rechte Gewalt, immer weiter voranschreitende Organisierung von Faschistinnen inner- und außerparlamentarisch und der staatlichen Kriminalisierung von antifaschistischer Gegenwehr. Wir sind heute hier für die Genossen, die hier mit Knast gesteckt wurden, weil sie Antifaschistinnen sind. Wir sind heute hier, um ihnen unsere Solidarität zu zeigen und weil wir wissen, Antifaschismus ist notwendig. Hallo, hier sind Arthur und Luis aus Dresden vom Ermittlungsausschuss. Falls ihr uns nicht kennt, wir haben so Solidaritätsarbeit zu dem ganzen Verfahren gemacht, haben so Texte geschrieben, haben Soli-Veranstaltungen gemacht, Demos, derlei mehr. Die letzten Tage gab es krasse Neuigkeiten im Antifa-Ost-Verfahren. Und zwar war ja am Mittwoch, dem 31.05. dann finally die Urteilsverkündung nach diesem unglaublich langen Prozess in Dresden, währenddessen ja auch schon eine Genossin, Lina, ewig in U-Haft saß. Welches Urteil wurde jetzt am Ende gefällt? Kannst du das für uns zusammenfassen? Genau. Am Mittwoch, dem 31.05. letzte Woche, wurde ja jetzt das Urteil gefällt vor dem Oberlandesgericht in Dresden gegen die vier Angeklagten im Antifa-Ost-Prozess, die alle zu Haftstrafen verurteilt wurden. Zwei von ihnen sind wegen Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung verurteilt worden, zwei hingegen nur, das weicht sozusagen auch ab von der Anklage, wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Das erste sehr auffällige an dem Urteil ist dann also, dass es eigentlich drei Leute braucht, die Teil einer kriminellen Vereinigung sind und dass hier in Dresden aber nur zwei Leute wirklich als Mitglieder verurteilt worden sind und das Urteil dementsprechend voraussetzt, dass andere Leute, die zwar bisher beschuldigt, aber noch nicht angeklagt sind, Teil dieser kriminellen Vereinigung sein sollen, damit es die überhaupt gibt. Das ist natürlich insofern problematisch, dass die Leute überhaupt noch nicht vor Gericht standen und auch noch überhaupt keine Möglichkeit hatten, sich beispielsweise gegen den Vorwurf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung juristisch zu wehren. Welche Strafen kommen jetzt auf die Genossinnen zu? Wie Arthur bereits erwähnt hat, sind alle Menschen, die in Dresden auf der Anklagebank saßen, zu Haftstrafen verurteilt worden. Dabei bewegen die sich zwischen 2 Jahren und 5 Monaten als geringste Haftstrafe und 5 Jahren 3 Monaten als die höchste Haftstrafe. Wir schätzen die Strafen selber als relativ Mittelmaß ein, also weder besonders drakonisch in angesichts der Anklageschriften und der angeklagten Taten, auch wenn das für Antifaschistinnen in Deutschland natürlich schon auch ein Ausnahmeprozess war und auch die Haftstrafen, die hier verhängt waren, natürlich alles andere als üblich sind. Beim öffentlichen Plädoyer, was wir letzte Woche zusammen mit der Verteidigung der Angeklagten in Dresden oder einem Teil der Verteidigung organisiert haben, haben diese nochmal heftig kritisiert, dass in dem prozessualen Teil des Verfahrens, auch jetzt in der Urteilsverkündung, die entlastenden Beweise nicht ausreichend gewürdigt worden sind. Und dem würden wir uns natürlich anschließen. Also die Verteidigung hat auch bei dem Plädoyer nochmal ganz öffentlich gesagt, dass sie das für ein Fehlurteil halten. Ich würde mich da auch gleich noch anschließen und noch ergänzen, dass quasi die Anwältin auch nochmal explizit darauf hingewiesen haben, dass bestimmte Beweiswürdigungen da nach dem Schema ablaufen. XY war mit der und der Person, die auf jeden Fall an dem Angriff beteiligt war, zusammen und muss deswegen dabei gewesen sein, oder Person XY wohnt in der Nähe des Übergriffsorts, was natürlich bei einem Stadtteil auf eine ganze Menge Leute zutrifft und dementsprechend die Beweiswürdigung da auch nochmal zu kritisieren ist. Könnt ihr irgendwie einschätzen, was Konsequenzen dieses Urteils für die antifaschistische oder politisch nahestehende Bewegungen sein könnten? Genau, also wir haben im Vorfeld natürlich schon immer betont, dass das Verfahren als solches irgendwie einen exemplarischen Charakter hat. Allein ne, die Führung durch die Generalbundesanwaltschaft, die mediale Inszenierung und so. Und natürlich ist die Gefahr hoch, dass nach so einem Urteil gegen jetzt Antifas, was es ja bisher so nicht gab, nach Paragraf 129, diese Verfolgungspraxis noch stärker gezogen wird von den Generalstaatsanwaltschaften und von der Bundesanwaltschaft. Also für die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, die bisher ziemlich vergeblich mit dem Paragrafen 129 operiert hat, ist das natürlich jetzt rückwirkend auch eine Form der Bestätigung. Und gleichzeitig tun wir uns gerade noch so ein bisschen schwer, jetzt so die ganz genauen Konsequenzen davon zu sehen für die unmittelbare Zukunft. Klar ist natürlich, dass dieser Paragraph seit seiner Verschärfung 2017 immer mehr auch Verurteilung und nicht nur Schnüffelage hervorruft. Und wir uns auf jeden Fall genau darauf einstellen müssen, habe ich ja schon mal gesagt, dass der noch öfter Verwendung finden wird, jetzt wo er auch einmal so höchstrichterlich verurteilt worden ist. Und vielleicht um das klingt jetzt ein bisschen obligatorisch, weil wir das als Ermittlungsausschuss sagen müssen, aber um das noch zu ergänzen, wir wollen natürlich vor allem als Konsequenz ziehen, dass Leute weiterhin aktiv bleiben und gemeinsam der Repression entgegenwirken und das vielleicht auch wieder mehr als politisches Betätigungsfeld in ihren Fokus rücken, auch wenn das natürlich nicht das Einzige sein sollte, mit dem wir uns in Zukunft beschäftigen. Auch noch kurze Ergänzung, weil das im Rahmen des öffentlichen Plädoyers in Dresden auch öfter mal gefragt worden ist, ob das quasi Konsequenzen auch auf das Verfahren, was die letzte Generation zum Beispiel angeht, die ja jetzt auch ein Verfahren nach 129 haben, ob das dafür irgendeine Signalwirkung hat. Das wurde von der Verteidigung verneint. Wir würden sagen, okay, die politische Natur des Paragraphen, da sehen wir auf jeden Fall die Gemeinsamkeit. Und da ist natürlich so jede Verurteilung nach diesem Paragraphen, die eine politische Bewegung angeht, einen Backlash. Jetzt am Samstag, den 3. Juni, war Tag X in Leipzig. Wie lief's? Ja, vielleicht dazu nur so viel. Es gab im Vorhinein ein Demonstrationsverbot, das relativ kurzfristig ausgesprochen wurde. Ich glaube, davon erfahren haben die Leute am Dienstag in letzter Woche. Und erst am Donnerstag gab es dann quasi die Möglichkeit, darauf auch juristisch zu reagieren. Und bis zum Tag selber gab es quasi auch noch keine juristische Klarheit darüber, ob die Demonstration denn stattfinden kann oder nicht. Wir halten das tatsächlich für politisch gewollt, da es quasi so dann weder auf einer juristischen noch auf einer aktionistischen Ebene einfach gemacht wurde, man könnte sagen verunmöglicht wurde, die Demonstration in irgendeiner Art und Weise stattfinden zu lassen. Demonstriert wurde in Leipzig natürlich trotzdem gegen das Demonstrationsverbot und natürlich trotzdem auch mit Ausdrücken der Solidarität nach Dresden zu den Verurteilten. Welche Ausdrücke von Solidarität sind denn jetzt wichtig? Also zuallererst fällt uns dann natürlich nach diesen Urteilen Knastarbeit, also sprich Briefe beschreiben, Leute unterstützen und das quasi auch wieder mehr in den politischen Alltag mit einfließen lassen, sich überhaupt auch mit Knast auseinanderzusetzen, am besten bevor man reingeht. Genau, auch wenn wir natürlich trotzdem hoffen, dass das für die meisten Leute eher ein böser Traum bleibt, aber sich damit zu beschäftigen kann auf jeden Fall nicht schaden, gerade auch im Hinblick auf Domhöfer, dazu würden wir aber später auch noch mal ein paar Worte verlieren. Ansonsten natürlich weiterhin den konsequenten Antifaschismus auch nach außen hin zu verteidigen und dabei aber die Anknüpfungspunkte an eine bürgerliche Zivilgesellschaft nicht zu verlieren, im Gegenteil vielleicht gerade in der Soli-Arbeit eher noch zu stärken, damit da ein politisches Klima nicht zuschlägt, was so eine Vorverurteilung und dann vielleicht auch nicht so ein Urteil noch bekräftigt, beziehungsweise vielleicht in Zukunft sogar dazu führt, dass sich so eine Staatsanwaltschaft überlegt, ob sie so ein Verfahren nun führt oder nicht. Das wären so drei große Wünsche von uns. Ja, ich würde mich insofern anschließen, dass ich auch denke, dass es wichtig ist, auch nochmal andere Bezugspunkte aufzumachen. Also es sind halt nicht nur irgendwie AntifaschistInnen, die nach 129 auf die Anklagebank gezeigt wurden. Es gibt im Moment super viele Urteile nach 129b gegen kurdische AktivistInnen. Da ist einfach noch eine riesengroße Lücke irgendwie, wo man echt mal gucken müsste, dass man mit den Leuten auch zusammenkommt und mit denen irgendwie zusammen auch Veranstaltungen organisiert. Ansonsten kann ich mich anschließen. Wir hatten irgendwie auch innerhalb dieser ganzen Soli-Arbeit irgendwie gab es so ganz schöne Aktionen, auch sowas wie eine Antifa-Kaffeefahrt, wo halt Leute auch nochmal so aufs Dorf gefahren sind und irgendwie bei Nazis vor der Haustür standen und halt da nochmal klar gemacht haben, ne, das ist irgendwie auch eine vielfältige Praxis, die wir da machen können. Und so als letzten wirklich wichtigen Punkt ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne, der Solidarität mit wem. Und natürlich ist es wichtig, solidarisch mit den jetzt Verurteilten zu sein, aber auch auf der Ebene solidarisch mit Leuten zu sein, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, die von Szene-Machtstrukturen ausgegrenzt werden und sich da halt hinzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Also Johannes Domhöfer hat das ja in diesem Verfahren gezeigt, so dass es halt einfach in antifaschistischen Gruppen Leute gibt, überhaupt nicht kapiert haben, dass es mehr als nur Nazis jagen ist. Und da, also die Debatte würden wir auch einfach als gar nicht abgeschlossen sehen. Auf gar keinen Fall sollte da jetzt auch mit so einem Urteil so ein Schweigen drüber gebreitet werden. Und genau. Es gibt nach wie vor ziemlich viele Verfahren in diesem ganzen Komplex. Das ist noch lange nicht vorbei. Da müssen wir irgendwie weitermachen. Was würdest du sagen, welche strategischen und taktischen Überlegungen sind für einen entschlossenen Antifaschismus jetzt und in der Zukunft nötig, vor dem Hintergrund dieses aktuellen Urteils und der aktuellen politischen Lage? Ja, da fragt er natürlich jetzt irgendwie nicht die richtigen, weil wir sind ja eigentlich eine Antirepressionsgruppe und beschäftigen uns viel mehr mit so anderem Kram als antifaschistischer Praxis. Aber aus der Perspektive ist natürlich super offensichtlich, dass Repression ein Thema sein muss, auch innerhalb von so Antifa-Gruppen, weil das einfach super häufig vorkommt und mehr oder weniger jede treffen kann, die sich in so autonomen Antifa-Gruppen organisieren, die auf Demos gehen, die Aktionen machen, die da unterwegs sind und das eben nicht nur Leute trifft, die irgendwie in ganz besonders krassen Verfahren involviert sind oder so, sondern das ist ja genau der Punkt an diesem 129-Verfahren, dass es ein Schnüffelparagraf ist, der sehr, sehr viele unterschiedliche Leute betrifft, wo man reinkommt oder nicht reinkommt, je nachdem, wie gut man da eben auch reinpasst oder nicht. Aber dass man von solchen Verfahren früher oder später mal mit betroffen sein kann, sollte auf jeden Fall auf dem Zettel sein. Und dementsprechend, ne, auch so Knastarbeit sollte jetzt nicht sein, was nur den Leuten übrig bleibt, die jetzt GenossInnen im Knast direkt haben, die direkte Beziehungen da haben, sondern so eine gemeinsame solidarische Organisierung sollte da ganz oben auf dem Zettel stehen. Aber wenn wir noch konkret über Antifa-Praxis reden wollen, vielleicht hätten wir jetzt so dieses Stichwort der Vielfältigkeit antifaschistischer Praxis auf jeden Fall auf dem Zettel. Mit Vielfältigkeit meinen wir vor allem die Vielfältigkeit der Praxis, die dann auch so Sachen wie Recherchearbeit umfasst, Antifa-Gruppen, die vielleicht auch mit zivilgesellschaftlichen Teilen zusammenarbeiten und da das Bündnis suchen, schauen, okay, wo gibt es vielleicht Momente, wo es durchaus Sinn macht, einen Schulterschluss zu knüpfen, wo muss man seine eigene, vielleicht auch radikalere Politik verteidigen. Aber genau, die Momente gibt es ja immer wieder, in denen das Sinn macht und gerade in der Soli-Arbeit das für die Zukunft auch Sinn machen könnte. Ansonsten, Knastarbeit kam ja gerade eben schon. Gibt's sonst noch was du in Bezug zu der ganzen Sache sagen willst? Dann hau raus. Genau, dann vielleicht noch eine Ergänzung. Ökologismus kam ja gerade eben schon, auch wenn das vielleicht nicht die Aktionsform sein mag, die allen gefällt. Aber tatsächlich macht es auch durchaus Sinn, jetzt auf das 129 der letzten Generation zu schauen und da eventuell auch sich in seinen Städten dazu solidarisch zu äußern. Dann würde ich noch, also ich glaube, es ist einfach auch so ein Ding, weiß nicht, am Wochenende war ja gleichzeitig auch diese große Umfragethema, dass die AfD gerade, ich weiß gar nicht, bei wie viel zweistelligen Prozenten die gerade rumgammeln, aber es gibt halt in mehreren Bundesländern, gerade in Ostdeutschland, wieder diese Wahlen, Landtagswahlen im nächsten Jahr und ich glaube, so strategisch sich einfach auch mal wirklich hinzusetzen und zu gucken, okay, was können wir dafür tun, dass die hier nicht in eine Regierungsposition kommen, weil das natürlich auch ein Punkt, wenn hier eine AfD in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo eine Regierung mitstellt, dann sieht es mit der Repression nochmal auf einer ganz anderen Ebene finster aus, als wir jetzt uns das vielleicht so überlegen können. Und ja, das sollten wir als Antifa-Gruppen, als Antifas irgendwie mal auf den Zettel bekommen. Und vielleicht noch so einen letzten Punkt. Ich finde es auch super wichtig, sich mit anderen Leuten oder mit den Leuten, die in unserer Bewegung auch unterschiedlich aktiv sind, zu connecten. Also irgendwie zu gucken, was geht bei so Umweltbewegungen. Ne? Da gibt es super viele Anknüpfungspunkte auch mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist super wichtig, da auch antifaschistisch präsent zu sein. Was ist bei Queers und so weiter los? Also wo gibt es so Schnittpunkte, Schnittmengen? Wo kann man zusammenarbeiten? Wo kann man mit Leuten zusammenkommen? Welche Leute gibt es auch, die ja eh schon super viel wissen, immer wieder aus allem Möglichen oder super viele Gemeinsamkeiten aus diesen unterschiedlichen, irgendwie manchmal separierten Szenen haben und sich da eben nicht vereinzeln zu lassen, nicht so gegeneinander auszuspielen oder irgendwie so ein Kram zu Liebe Grüße nach Berlin. Nazis boxen ist kein Verbrechen. Nazis boxen ist kein Verbrechen. Nazis boxen ist kein Verbrechen. Die Aufnahmen stammen von der Demo in Berlin am 31.05. nachmittags nach der Urteilsverkündung in Solidarität mit den zu Haftstrafen verurteilten Genossinnen. Die Cops sind auf die Demo komplett ausgerastet und haben mehrere Male übertrieben den Frontblock zusammengeschlagen. Es gab auch sehr viele brutale Festnahmen. Vielen Dank nochmal an die Demosanis an dieser Stelle. Über andere Formen der autonomen Gesundheitsversorgung hören wir im nächsten Beitrag nochmal mehr. Das soll jetzt aber erstmal mein Stichwort sein, um nochmal hinzuweisen auf unsere Live-Sendung, die wir einmal im Monat machen. Denn es wurde ja gerade schon ganz viel zu der Notwendigkeit von Anti-Knast-Arbeit gesagt und ich lade euch deshalb nochmal herzlich ein, euch unsere Anti-Knast-Sendung zu gönnen. Die ist immer am dritten Mittwoch im Monat von 21 bis 22 Uhr in Kollaboration mit dem Radio Durchbruch. Ihr könnt die entweder online hören auf der Webseite vom Pi Radio Berlin, findet ihr auch in den Shownotes, oder aber auch so richtig auf Funkwelle auf der Frequenz 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Unsere nächste Sendung wird sein am 21. Juni. Schaltet ein. Kapitalismus ist ja bekanntlicherweise nicht in der Lage, menschliche Bedarfe zu decken. Wir würden das natürlich in unserer anarchistischen Gesellschaft einfach viel, viel besser hinkriegen, zumal wir ja als ArbeiterInnenklasse alle Skills haben, die es dafür braucht. Und außerdem sind wir immer Fan von kollektivbetrieblicher Organisierung. Ein Projekt, was beide dieser Grundgedanken erfolgreich umsetzt, ist das Poliklinik-Syndikat. Wir haben mit zwei Beteiligten über ein politisches Verständnis von Gesundheit und eine Selbstorganisierung in diesem Bereich gesprochen. Was ist denn das Poliklinik-Syndikat? Gleich, um direkt reinzuspringen. Also das Poliklinik-Syndikat ist ein bundesweiter Verband von verschiedenen Kollektiven in Deutschland, die solidarische Stadtteilgesundheitszentren aufbauen und betreiben wollen. Im Moment sind es 8 Städte, die da fest in die Strukturen eingebunden sind. Ganz lang dabei sind schon Hamburg und Berlin und Leipzig und Dresden. Und auch noch mit dabei sind Freiburg und Köln und Jena und seit neuestem auch Göttingen. Genau, also ein Dachverband. Und wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen, so einen Verband zu gründen oder überhaupt so solidarische Gesundheitszentren auf die Beine zu stellen? Also begonnen hat die Idee von diesem Zusammenschluss natürlich aus den einzelnen Gruppen, die Stadtteilgesundheitszentren gründen wollten, beziehungsweise inzwischen auch schon betreiben, weil da die Notwendigkeit und auch der Vorteil eben von einem engen Austausch gesehen wurden. Und zwar hat das angefangen über Kontakte, die zwischen Berlin und Hamburg bestanden, die sich aus vergangener politischer Arbeit oder auch einfach aus privaten Kontakten, aus gemeinsamen Studium kannten. Und eben diese Idee von solidarischen Stadtteilgesundheitszentren gelernt hatten und dann die selber auch aufbauen wollten und sich für dieses Ziel zusammen vernetzen. Ihr habt ja eine ganz tolle Webseite, auf der ihr das derzeitige Gesundheits- und auch Sozialsystem kritisiert. Könnt ihr kurz erklären, wie eure Kritik konkret aussieht? Ja, ich kann ja mal anfangen. Und zwar würde ich mich da jetzt erstmal nur aufs ambulante Gesundheitssystem beschränken. Für so, was in Krankenhäusern falsch läuft, gibt es auch noch andere Initiativen, die da vielleicht eine bessere oder konkretere Aussage noch zu machen können. Genau, was uns am ambulanten Gesundheitssystem stört, sind mehrere Dinge. Zum Beispiel, dass es gewinnorientiert funktioniert, also dass Ärztinnen Gewinn in ihrer Praxis erwirtschaften müssen, was natürlich immer eine Auswirkung auf die Behandlung von Patientinnen hat. Außerdem, wie ich jetzt schon gesagt habe, denken wir, wenn wir über das ambulante Gesundheitssystem nachdenken, eigentlich immer direkt an Ärztinnen. Und in unserem Begriff von Gesundheit, also wie wir Gesundheit verstehen, denken wir aber nicht nur, ich sage jetzt mal, das körperliche Wohlergehen von Menschen mit, sondern auch das Geistige und auch das Soziale. Und das wird unserer Meinung nach im aktuellen Gesundheitssystem viel zu wenig gemacht. Also es geht ganz viel um Medizin im Sinne von Ärztinnen, die Hausärztinnen, die Klientinnen behandeln, aber ganz wenig um, okay, was sind eigentlich die Ursachen der Krankheiten, was steckt da eigentlich dahinter? Und das wollen wir auf jeden Fall anders machen. Gleichzeitig ist das dann nicht nur so, dass Ärztinnen kranke Menschen behandeln und dann diese trotzdem auch noch sozial beraten werden oder an andere Ärztinnen überwiesen werden und dann trotzdem so ein größerer multiprofessioneller Blick auf die einzelnen Fälle entsteht, sondern es ist ganz häufig so, dass ärztliche Meinungen nicht mit Meinungen von Sozialarbeiterinnen oder Therapeutinnen abgesprochen werden und dass ganz viel Information da untergeht. Und was natürlich irgendwie auch ein sehr großer Kritikpunkt von uns ist, ist, dass vor allem Krankheit oder der Weg zur Gesundung ganz oft sehr individuell gedacht wird. Also dass gesagt wird, oh, du hast die und die Krankheit, du musst jetzt so und so dein Leben ändern, um eben wieder gesund zu werden. Es wird eben ganz viel eben auf das Verhalten von Individuen geguckt und ganz wenig auf die Verhältnisse, in denen die Individuen leben. Und das ist eben was, worauf wir mehr gucken wollen. Also es ist irgendwie ganz klar bewiesen, dass Verhältnisse, in denen Menschen leben, die Menschen auch krank machen, dass Menschen, die ärmer sind, beispielsweise eine geringere Lebenserwartung haben. Deswegen ist die Frage nach Gesundheitsversorgung eigentlich nicht nur eine Versorgungsfrage, sondern auch eine Frage nach den sozialen Verhältnissen und damit auch eine politische Frage. Und genau das kritisieren wir am Gesundheitssystem, dass das gerade nicht so gedacht wird. Und vielleicht würde ich dazu auch, im Grunde wurde schon alles gesagt, aber noch gewisse so Schlüsselbegriffe ergänzen, mit denen wir gerne arbeiten. Also unser Anliegen ist eben eine Gesundheitsversorgung mit Blick auf die sozialen Determinanten von Gesundheit. Und da gibt es diese Unterscheidung zwischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Und Verhaltensprävention meint zum Beispiel, mache ich genug Sport, rauche ich, wie ernähre ich mich? Also alles, was man individuelles Verhalten meint. Und Verhältnisprävention bedeutet aber, wie ist meine Wohnsituation? Bin ich Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt? Wohne ich neben einer lauten Straße? Wie sind meine Arbeitsbedingungen? Sind die körperlich sehr beanspruchend? Habe ich da viel Stress? Eine umfassende Gesundheitsversorgung unserer Meinung muss neben der Behandlung dieser individuellen Krankheiten, die akut sind und die auch schnell behandelt werden müssen, eben auch immer diese Verhältnisse mit in den Blick nehmen und muss deshalb multiprofessionell gestaltet werden. Da braucht es dann Beratung in verschiedenen Kontexten, die weiterhelfen können mit Wohnsituationen, mit Arbeitsbedingungen, sowohl von Professionellen als auch untereinander. Also das Ziel ist eben auch, zu vernetzen, Leute zusammenzubringen, sich gegenseitig zu unterstützen, um an diesen Verhältnissen im besten Falle eben was zu ändern. Könnt ihr das nochmal konkret erklären, wie das funktioniert, wenn jetzt eine Person kommt in euer Gesundheitszentrum? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man als Patientin dann zu euch kommt? Dafür würde ich jetzt erstmal von mir einschränkend sagen, ich bin gerade in der Gruppe in Dresden aktiv und wir selbst haben in Dresden leider noch keine Räumlichkeiten, wo wir diese Versorgung tatsächlich leisten. In anderen Städten des Syndikats wird es aber gemacht. Ich würde jetzt mal so nach meinem besten Wissen versuchen, das zu beschreiben, wie so die Idee ist, wenn Patienten in das Gesundheitszentrum kommen. Und die kommen ja mit einem bestimmten Anliegen. Also in Berlin gibt es zum Beispiel eine Kinderarztpraxis, wo die hinkommen, weil das Kind eben vielleicht krank ist. Dann gibt es da einen sehr, sehr ausführlichen Anamnesebogen, der eben auch gleich mit soziale Determinanten abfragt. Also wie ist die Wohnsituation, wie ist die Arbeitssituation? Ein bisschen genereller schaut, wie geht es der Person eigentlich gerade? Jetzt könnte es ja sein, dass im Kontakt mit dem Kinderarzt herauskommt oder auch mit der Allgemeinmedizinerin im Zentrum oder mit irgendeiner anderen Stelle. Hier ist noch ein anderes Anliegen, dem wir uns widmen müssen. Das kann ich als Ärztin oder Arzt vielleicht gar nicht direkt behandeln. Und in Berlin hat es dazu geführt, dass es zum Beispiel eine Gruppe gibt, wo sich Menschen, die Kita-Plätze brauchen, miteinander austauschen und gegenseitig unterstützen in der Suche nach Kita-Plätzen. Und das würden wir jetzt wieder in die Verhältnisse nehmen. Ne? Also wie viele Kita-Plätze gibt es eigentlich? Wie leicht komme ich an so einen Platz? Was bedeutet das, wenn ich keinen habe an zusätzlichem Stress, der dann wiederum auf meine Gesundheit wirkt? Das wäre so ein Beispiel vom Übergang, vom Fließenden zwischen der direkten Behandlung von Krankheit zu auch Verhältnisprävention. Ich kann mir vorstellen, dass die Umsetzung von so einem gesamtheitlichen Gesundheitszentrum gar nicht so einfach ist. Mit welchen Hindernissen habt ihr denn da zu kämpfen, das umzusetzen? Was auf jeden Fall am Anfang von so solidarischen Stadtteil-Gesundheitszentren in den einzelnen und auch in den vielen neuen Städten, die da Lust drauf haben, sowas aufzubauen, steht, ist immer das Hindernis von, okay, wie starten wir das? Und erfahrungsgemäß braucht es auf jeden Fall richtig viel Aktivismus und unbezahlte Arbeit, bis ein solches Zentrum umgesetzt werden kann. Ein großes Problem daran ist nämlich auch multiprofessionelles Arbeiten, so wie wir uns das wünschen und wie wir auch glauben, dass es braucht für eine gute Gesundheitsversorgung, kann im System, wie es jetzt ist, nicht abgerechnet werden. Es ist nicht finanzierbar, zum Beispiel multiprofessionelle Fallbesprechungen zu finanzieren. Und es ist nicht, oder beziehungsweise aktuell ist es so, dass in Zentren, in denen die Versorgung schon multiprofessionell läuft, auch die verschiedenen Gelder für die verschiedenen Professionen von ganz verschiedenen Stellen kommen, zum Teil auch durch den Verein noch durch Förderanträge oder Spendenkampagnen erwirtschaftet werden müssen. Also es ist einfach eine sehr unstete Finanzierungssituation, vor allem für multiprofessionelles Zusammenarbeiten. Und was da auch noch dazu kommt, offiziell ist es auch, gibt es auch juristische Probleme, die bestimmte Einschränkungen, also die multiprofessionelles Arbeiten einschränken, weil verschiedene Professionen, beispielsweise Ärztinnen und Physiotherapeutinnen oder ähnliches, gar nicht offiziell unter einem Dach zusammenarbeiten dürfen. Wenn ihr jetzt träumen würdet, wie so ein Gesundheitssystem in einer besseren, in einer befreiten Gesellschaft aussehen würde, Wie würde das aussehen? Ich denke, wir würden uns wünschen, dass solidarische Stadtteilgesundheitszentren zu einem Normalfall werden, dass das eine Gesundheitsversorgung ist, die weit verbreitet und etabliert ist, die eine sichere Finanzierung hat, die für alle Menschen zugänglich ist, die niedrigschwellig zugänglich ist, die gemeinnützig ist, möglichst demokratisch organisiert, auch was Entscheidungsprozesse angeht, möglichst partizipativ mit den Patientinnen und Patienten und überhaupt den Stadtteilbewohnenden. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass wir ja auch im Kollektiv arbeiten und das schon auch so eine kleine Realutopie von uns allen ist und wir uns das natürlich auch wünschen würden. Also das bedeutet konkret, dass wir versuchen, Hierarchien abzubauen, die ja gerade jetzt im Gesundheitssystem auf jeden Fall noch total stark sind. Also, dass wir irgendwie versuchen, dass nicht die Ärztin die Chefin des Teams ist und Pflegekräfte irgendwie weniger verdienen und weniger zu sagen haben und Reinigungskräfte noch viel weniger, sondern wir versuchen eben in unseren Kollektiven auch Care-Arbeit und Arbeit, die normalerweise oder heutzutage gerade jetzt im aktuellen Gesundheitssystem abgewertet wird, aufzuwerten, um eben möglichst hierarchiearm in unseren Kollektiven zu arbeiten. Und ich finde, das gehört schon auch für mich zu so einer utopischen Gesundheitsversorgung dazu. Ja, ich habe noch eine letzte Frage, die passt vielleicht auch mehr nochmal zu den Behandlungssachen. Ihr habt viel davon gesprochen, dass man für manchen Therapieerfolg, sage ich mal, die Verhältnisse ändern muss. Welche Rolle spielt ihr denn selber bei der Veränderung der Verhältnisse oder beim Herstellen von so einer kollektiven Handlungsfähigkeit, um vielleicht die Verhältnisse irgendwann zu verbessern oder auch konkret zu verbessern? Ja, also zum einen versuchen wir eben, wie schon angesprochen, Hierarchien innerhalb des Gesundheitssystem beziehungsweise auch innerhalb unserer Arbeit in den Gruppen zu verändern und uns damit mit irgendwie selbst zu ermächtigen, Gesundheitsarbeit anders denken zu können, als es gerade möglich ist. Und zum anderen versuchen wir eben auch, wie schon angesprochen, durch Stadtteilarbeit, durch Organisierung im Stadtteil und durch vor allem Vernetzung von Menschen, die in die Zentren kommen, eine Art Selbsthilfe zu ermöglichen, die Menschen zu empowern, damit die sich organisieren können, um eben an den Verhältnissen, in denen sie leben, selbst was ändern zu können. Wie beispielsweise eben gemeinsam Kita-Plätze zu suchen oder auch sich mit MieterInnen-Initiativen zusammenzuschließen, um was gegen schimmlige Wohnungen oder zu hohe Mieten zu tun. Das sehen wir auf jeden Fall auch als großen Teil unserer Aufgabe, Menschen zu eben die Möglichkeit zu eröffnen, sich selbst zu organisieren, aber das auch zu unterstützen und genau mit anderen Initiativen zusammenzuarbeiten, andere Initiativen zu unterstützen, die auch Verhältnisse verändern wollen und genau dann beispielsweise als konkretes Beispiel auch an Demos oder Petitionen oder, weiß nicht, öffentlicher politischer Arbeit teilzunehmen. Und als Stadtteilgesundheitszentrum können wir zum einen erstmal über soziale Determinanten von Gesundheit aufklären dahingehend und dann eben auch als Struktur zum Beispiel Räumlichkeiten für Treffen bieten und eben auch Unterstützung bei der Planung, Organisation und eben der Bündnisarbeit. Die ganzen großen Fragen um Herrschaftsverhältnisse, Klassenkampf und Utopie werden sich natürlich auch auf dem internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Imier gestellt. Damit ihr euch darauf optimal vorbereiten könnt, hier noch ein paar vorletzte Infos. Was? Ist schon wieder Weihnachten? Nein, es ist Saint-Imier. Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Imier in der Schweiz, Juli 2023. Das große Treffen in Saint-Imier vom 19. bis zum 23. Juli steht direkt vor der Tür. Wir wollen euch daher noch verschiedene praktische Dinge auf dem Weg mitgeben. Zuallererst jedoch ein Hinweis in eigener Sache. Mittlerweile steht ein Großteil des Programms, wobei es bestimmt auch noch sehr viele spontane Events geben wird. Auf ein Event möchten wir euch aber besonders hinweisen. Das internationale Netzwerk anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, das A-Radio Network, dem wir auch angehören, organisiert auch eine Veranstaltung. Sie richtet sich hauptsächlich an Medienaktivistinnen und hat eine Debatte über die Rolle von Radio- und Medienarbeit heute und in der Zukunft als Schwerpunkt. Zugleich soll sie als Möglichkeit der internationalen Vernetzung dienen. Alle Infos dazu und zum restlichen Programm findet ihr auf anarchy2023.org. anarchy2023.org. Zu den wichtigen Aspekten, die es vorzubereiten gilt, zählt sicher die Fahrt nach Saint-Imier. Unser Tipp? Kümmert euch rechtzeitig. Schaut, ob es Solibusse in eurer Nähe gibt. Organisiert selbst gemeinschaftliche Fahrten oder checkt den Telegram-Kanal der Saint-Imier-Orga für Mitfahrgelegenheiten. Den Link dafür sowie alle weiteren Infos in dieser Rubrik findet ihr in den Shownotes. Vor Ort wird es unter anderem eine 5-tägige Buchmesse geben, für die ihr, so ihr was zum Ausstellen habt, jetzt einen oder zwei Tische reservieren könnt. Entweder für die erste Hälfte der Zeit, für die zweite Hälfte oder für den gesamten Zeitraum. Eine Frage, die für viele interessant sein dürfte, ist die: Wie sieht's eigentlich mit der Handykommunikation aus? Obgleich es vermutlich Optionen zum Zugriff auf ein WLAN geben wird, ist das mit dem eigentlichen Handynetz eine ganz andere Geschichte. Die Schweiz, die bekanntermaßen nicht Teil der EU ist, ist bei den meisten Anbietern beim Telefon- und Datenroaming nicht mit berücksichtigt, sodass die Nutzung des Handynetzes sehr teuer werden wird. Sollte das für euch wichtig sein, gibt es eine Handvoll Anbieter, zumindest in Deutschland, bei denen die Schweiz Teil des Roaming-Bereichs ist und wo ihr für einen Monat eine entsprechende SIM-Karte bekommen könnt. Es gibt eine Radio-Streaming-Gruppe, die zum einen ein lokales Radio betreiben wird, darüber hinaus aber auch darum bemüht ist, für diejenigen, die nicht anreisen können, stattfindende Veranstaltungen entweder live zu streamen oder zumindest aufzuzeichnen, um den Inhalt später abrufen zu können. Eine Awareness-Gruppe arbeitet emsig daran, das Event so inklusiv wie möglich zu gestalten und dafür zu sorgen, dass es eine Atmosphäre der gegenseitigen Fürsorge gibt. Wie verschiedene andere Gruppen sucht auch dieses Team nach Verstärkung, sei es im Vorfeld oder dann vor Ort. Für ganz kurz Entschlossene gibt es bereits vor Saint-Imier vom 8. bis zum 11. Juni noch den Kongresono in Polen. Nach Ausgaben in Breslau, Krakau und Lodz kehrt die 6. Ausgabe des Kongresses dieses Jahr nach Warschau zurück. Das Ganze steht unter dem provokativen Titel »Im Angesicht der Niederlage« und umfasst allerhand Themen von Care-Arbeit über Burnout, die antifeministische Repression, der Krieg in der Ukraine und vieles mehr. Alle Infos unter congresono mit einem S.info. Nochmal, congresono.info. Last but not least der Hinweis, dass es im kommenden Podcast und damit im letzten Teil unseres Countdowns noch ein Interview mit der Saint-Imier-Orga für letzte Updates gibt. Stay tuned. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Unserer satirischen Presseschau zur wunderbaren Welt der Anarchie. Diesmal zurück in unserem üblichen Modus. Solltet ihr das Rateformat aber mal wieder haben wollen, schickt uns eine Mail, Rauchzeichen oder sonst was. Und damit geht unsere kleine Reise auch schon los. Wir begeben uns nach Österreich und dort, wohin sonst, zum Standard. Wikipedia beschreibt die Zeitung, die ursprünglich als eine Art österreichische New York Times gegründet wurde, als linksliberal. Eine derartige Breitseite gegen die Anarchie hätten wir vom Standard aber nicht erwartet. Oder, Moment, doch hätten wir doch erwartet. Damit aber zum Artikel, dessen Überschrift lautet: Wie wir KI-generierte Anarchie verhindern können. Also so wie die Dinge gerade stehen, würden wir auch eine KI-unterstützte Revolution gerne nehmen. Der Kommentar beginnt mit der Feststellung: Künftige Historikerinnen und Historiker konnten die zweite Märzhälfte 2023 durchaus als den Zeitpunkt festmachen, an dem die Ära der künstlichen Intelligenz, KI, ernsthaft begann. Ja, es passiert eine Menge gerade. Die KI und andere neue Technologien erfordern eindeutig eine bessere Regulierung, insbesondere auf globaler Ebene. Wovor haben die denn solche Angst? Schließlich werden diese die Verteilung und die Projektion von Macht weltweit drastisch verändern. Ja, dass die Machtverhältnisse sich ändern und Herrschaft in Frage gestellt wird, geht auch für eine linksliberale Zeitung nun mal gar nicht. Die Wormser Zeitung berichtet von einem Dramödikel des Wormser Liederkranzes unter dem Titel Anarchie der Fantasie. Die Badische Zeitung berichtet über eine Ausstellung in Baden-Baden von Jan Werner, Künstler, Komponist und Mitglied des Electronic Music Duos Mouse on Mars. In der Soloshow mit dem Titel Die Anarchie des Klangs nutzt er die Räume der Kunsthalle als Instrument. Wir widmen uns jedoch der Website meinbezirk.at, wo es um Kunst und Anarchie geht. Der Verein Jugend und Kultur bietet seit 10 Jahren an Berufsschulen in Niederösterreich Kunstworkshops an. Und wir würden gerne noch viel mehr erreichen, so Susanne Marton, Geschäftsführerin des Vereins. Das klingt ziemlich gut, denn die Künstlerinnen und Künstler, die wir da an die Schule geschickt haben, brachten nicht nur Kunst, sondern auch ein wenig Anarchie rein. Da gab es mit manchen Direktionen Diskussionsbedarf. Das wundert uns nicht, dass die Bosse keine Lust auf aufmüpfige Lehrlinge haben. Wir bleiben beim Thema Chefetage und die arbeitende Bevölkerung. Die Wirtschaftswoche bringt ein Porträt des aktuellen Chefs des Süßwarenunternehmens Hitschis, Philipp Hitschler-Becker. Im Teaser heißt es: Hitschler-Becker erzählt mir, wie er es schafft, dass die Belegschaft geschliffene Hierarchien nicht mit Anarchie verwechselt. Wenn das mal keine merkwürdige Verdrehung der Realitäten ist. Jetzt soll also der Chef auch noch dafür die Lorbeeren einstreichen, dass die lohnarbeitende Belegschaft nicht auf Tricks mit flachen Hierarchien reinfällt, die sie dann für eine anarchische Lösung halten könnte. Nein, wirklich nicht. Das durchschauen die MalocherInnen durchaus selbst. Die Frankfurter Rundschau hatte eine Sonderseite zum Tag X in Leipzig. Und dort stand zum 2. Juni: Im Leipziger Stadtteil Konnewitz wird für diesen Abend zu einem Massenkornern aufgerufen. Verschiedene Antifa- und Anarchie-Accounts werben dafür, sich die Straße zu nehmen. Solidarität lasse sich nicht verbieten, so heißt es in den Aufrufen. Antifa-Accounts, okay. Aber was bitte sind Anarchie-Accounts? Aber wir wollen mal nicht meckern. Vermutlich hat die Rundschau dies so benannt, damit wir bei unserer Anarchie-Recherche für diese Rubrik darauf stoßen. Im Übrigen gibt es auch noch eine kleine Erklärung. Als Kornern wird das Beisammensein und Trinken an einer Straßenecke bezeichnet. Klingt ultra gefährlich. NDR Kultur à la carte. Der NDR im Gespräch mit Hanna Mittelstädt, die mit 2 anderen die Edition Nautilus gründete. Es war Anfang der 1970er Jahre. Da waren sie gerade mal, wenn noch nicht 20, so 71, 72 ungefähr. Und da saßen sie recht gerne in einem, wie nachzulesen ist, Keller im Karo-Viertel in Hamburg. Die Wände waren schwarz gestrichen und dort waren die Anarchisten unterwegs. Ja, okay, solche Räume kennen wir auch heute noch. Daraus wurde dann 1974 ganz offiziell die Edition Nautilus. Ein, man kann wirklich sagen, heute legendärer Verlag. Sehr links, Anarchie, Surrealismus und verschiedenste Einflüsse. Spannend, aber wie lief denn die Arbeit im Verlag ab, etwa wenn eine Übersetzung anstand? Es wurde dann auch umgehend über diese Dinge gesprochen. Also gibt es diese Position des Surrealisten? Kann man das machen? Wie verhält sich das zur revolutionären Idee? Oder wie sind die Situationisten mit ihrer strengen Kritik an der wahren Gesellschaft in Ost und West? Was macht das mit uns, die wir eigentlich aus dem anarchistischen Milieu kamen? Aber Milieu heißt ja, wir hatten gerade mal ein Jahr oder so Zeit gehabt, uns Milieu zu nennen. Dann bewegten wir uns schon wieder daraus mit unserer Initiative, diesen Verlag zu gründen. Aus einem Milieu kann man vielleicht aussteigen, aus der Anarchie aber nie. Damit verabschieden wir uns von euch für diese Sendung. Genießt die langen Sommerabende gerade. Mögen sie uns Mut und Energie für unsere Kämpfe geben. Wie immer, auf die gelingende Revolution und alles Gute. Bis bald.